Good morning, wonderful, wonderful, good morning. Guten Morgen und einen ganz wundervollen guten Morgen. Our wonderful friends who are spread out all over the world. Unseren wunderbaren Freunden, die über die ganze Welt verstreut sind. Let us go to verse 5 of 1 John chapter 2. Gehen wir zu Vers 5 von 1. Johannes 2. But the love of God will be perfected within the one who obeys God's word. Aber die Liebe Gottes wird in dem vollendet sein, der Gottes Wort gehorcht. Love of God will be perfected. Die Liebe Gottes wird vollendet sein. It's interesting. When the Bible is talking about obeying God's word, remember. Wenn die Bibel davon spricht, Gottes Wort zu gehorchen, dann denke daran, that God has clearly given us a new commandment, dass Gott uns ein neues Gebot gegeben hat, which means to walk in love, nämlich in Liebe zu leben. And we also know that Romans 13 verse 8 says he who loves is keeping all of the commandments. Wir wissen auch, dass es in Römer 13 Vers 8 heißt, wer liebt, der hält alle Gebote. So once we understand that we need to truly walk in love, that's how we've been created to walk. Sobald wir also verstehen, dass wir wirklich in Liebe leben müssen, so wurden wir geschaffen. That's how something incredible is happening on us. Dann geschieht etwas Außergewöhnliches in uns. When John says here, by the love of God will be perfected, this is written in the past tense. Wenn Johannes hier sagt, die Liebe Gottes aber wird vollendet sein, dann ist das in der Vergangenheitsform geschrieben. So it's not something that we are doing, it's something that's happening to us. Es ist also nicht etwas, das wir tun, sondern etwas, das mit uns geschieht. I think this is so beautiful because it's like a cycle. Ich finde das so schön, weil es wie ein Kreislauf ist. God saved you from your sinful nature. Gott hat dich von deiner sündigen Natur erlöst. Then God put his love inside of you. Dann hat Gott seine Liebe in dich hineingelegt. He first loved you so that you are now able to love. Er hat dich zuerst geliebt, damit du nun lieben kannst. Now you are obeying the word of God, which means you're also living by love. Dann gehorchst du dem Wort Gottes, was bedeutet, dass du auch in Liebe lebst. Now there is a divine work being done in you that you don't do, but it's happening to you. Nun wird ein göttliches Werk in dir vollbracht, etwas, das du nicht tust, sondern das dir widerfährt. And that means you are now being made perfect or complete. Es bedeutet, dass du nun vollkommen oder vollständig gemacht wirst. You see, everything started with God. Du siehst, alles begann mit Gott. He loved you first. He put his love in your heart. Er hat dich zuerst geliebt. Er hat seine Liebe in dein Herz gelegt. He gave the sacrifice of Jesus Christ for you. Er hat Jesus Christus für dich geopfert. He's given you the power not to sin, but if you do, he's even taking care of that. Er hat dir die Kraft gegeben, nicht zu sündigen, aber falls du es doch tust, hat er sich sogar darum gekümmert. And now he's telling you, look, just do what I'm telling you, walk by love. Nun sagt er dir, tu einfach, was ich dir sage, wandle in der Liebe. I'm going to take away 613 laws and I'm just going to replace it with one. Ich habe 613 Gesetze aufgehoben und habe sie durch ein einziges ersetzt. Just love. Liebe einfach. And you respond and you say, oh wow, God, okay, I'm your child, therefore I will learn to walk in love. Dann antwortest du und sagst, oh wow, Gott, okay, ich bin dein Kind, deshalb werde ich lernen, in Liebe zu leben. And God says, wonderful, great response, now you will become perfected in my love. Und Gott sagt, wunderbare, großartige Antwort, jetzt wirst du in meiner Liebe vollkommen gemacht. God starts, we continue, and then he keeps working inside of us. Gott hat begonnen, wir machen weiter, und dann arbeitet er weiter in uns. It's so beautiful and so simple how the gospel works. Es ist so schön und so einfach, wie das Evangelium funktioniert. We can be sure, he says, that we've truly come to live in intimacy with God. Johannes fährt fort, wir können sicher sein, dass wir wirklich in Intimität mit Gott leben. I find it interesting that the Bible connects intimacy with God with walking in love. Ich finde es interessant, dass die Bibel Intimität mit Gott mit einem Leben in Liebe verbindet. This is of course completely common sense. Das ist natürlich völlig logisch. If God is love, how can you be intimate with God if you don't walk in love? Wenn Gott Liebe ist, wie kann man dann in Intimität mit Gott leben, wenn man nicht in Liebe lebt? You can't. Das geht nicht. And if God is love and you also walk in love, you automatically will be intimacy with God, meaning being intimate with love. Und wenn Gott Liebe ist und man auch in Liebe lebt, lebt man automatisch in Intimität mit Gott. Das bedeutet in Intimität durch Liebe. But then John makes it beautifully practical in verse 6. Dann macht es Johannes in Vers 6 wunderbar praktisch. He says, not just by saying I'm intimate with God, but by walking in the footsteps of Jesus. Er sagt, nicht nur indem du sagst, ich lebe in Intimität mit Gott, sondern indem du in den Fußstapfen Jesu wandelst. Another English translation says that he that abides in him should also walk the way he walked. Eine andere englische Übersetzung besagt, dass derjenige, der in ihm bleibt, auch so wandeln sollte, wie er gewandelt ist. And I understand that different preachers have said different things about this word. Mir ist bewusst, dass verschiedene Prediger unterschiedliche Dinge zu diesem Vers sagen. And I am sure it can be applied in different ways. Und ich bin sicher, dass er auf unterschiedliche Weise angewendet werden kann. We can say that Jesus walked in the supernatural. We abide in him, we should also walk in the supernatural. Wir können beispielsweise sagen, dass Jesus im Übernatürlichen wandelte und dass wir, wenn wir in ihm bleiben, auch im Übernatürlichen wandeln sollten. And we have other biblical evidence to back that up, because Jesus said that we should do greater works than he does. Es gibt auch andere biblische Belege, dies zu untermauern, denn Jesus sagt, dass wir größere Werke tun sollten als er. But in this context, I don't think that that's the actual meaning that the Apostle John tries to convince us of. In diesem Zusammenhang ist dies meiner Meinung nach jedoch nicht die eigentliche Bedeutung, von der uns der Apostel Johannes überzeugen möchte. I'm telling you why I believe that he means something very specific. Ich sage, warum ich glaube, dass er etwas ganz Bestimmtes meint. Because the entire context that the Apostle John is talking about here is walking in love. Denn im gesamten Kontext, über den Apostel Johannes hier spricht, geht es darum, in Liebe zu wandeln. He says, the love will be perfected in us. We keep his commandment, which is to love. Er sagt, dass die Liebe in uns vollkommen sein wird, dass wir sein Gebot, liebet einander, halten. And in the middle of this context, he says, it's not good enough to say, I have a beautiful intimate relationship with Jesus, but you don't love your brothers and sisters. Und in diesem Zusammenhang sagt er, dass es nicht ausreicht zu sagen, dass man eine schöne, intime Beziehung zu Jesus hat, aber seine Brüder und Schwestern nicht liebt. My dear friend, allow me to challenge you. Mein lieber Freund, ich möchte dich herausfordern. You do not measure your level of love for God by how much time you spend in your prayer closet with him. Dein Maß an Liebe zu Gott wird nicht daran gemessen, wie viel Zeit du in deinem Gebetsraum mit ihm verbringst. In your prayer closet you don't learn to love, because God doesn't irritate you and love is not irritated. So how are you going to learn it? In deinem Gebetsraum lernst du nicht zu lieben, weil Gott dich nicht nervt und Liebe nicht genervt ist. Wie willst du es dann lernen? It's really easy to walk in love, me and Jesus alone in my little room. Es ist wirklich einfach, in Liebe zu leben, nur du und Jesus allein in deinem kleinen Zimmer. I don't have to be patient, I don't have to be kind, there's nobody who gets on my nerves. Du musst nicht geduldig sein, du musst nicht freundlich sein, es gibt niemanden, der dir auf die Nerven geht. So I do not believe that the measure of how much you love God is seen in how much time you spend with God. Ich glaube also nicht, dass die Liebe zu Gott daran gemessen werden kann, wie viel Zeit du mit Gott verbringst. I believe the measure on how much you really love God is seen on how you treat your brothers and sisters. Ich glaube, dass die Liebe zu Gott daran gemessen werden kann, wie du deine Brüder und Schwestern behandelst. And actually all people. Und eigentlich alle Menschen. So look what John says. Johannes sagt also, it's not good enough to say I'm intimate with God, but you have to walk in the footsteps of Jesus, and Jesus showed us how to love. Es reicht nicht zu sagen, ich lebe in Intimität mit Gott. Du musst in den Fußstapfen Jesu wandeln, und Jesus hat uns gezeigt, wie man liebt. I would say it in simple words like this. In einfachen Worten würde ich es so sagen. The more you walk the way Jesus walked, loving everybody, the more you are intimate with God. Je mehr du so wandelst, wie Jesus gewandelt ist, und jeden liebst, desto intimer ist deine Beziehung zu Gott. Let me spend a week with you and watch how you interact with people. Lass mich eine Woche mit dir verbringen und beobachten, wie du mit Menschen umgehst. And then I can tell you how intimate you are with God. Und dann kann ich dir sagen, wie intim deine Beziehung zu Gott ist. See you tomorrow. Bis morgen.